Ja, es geht direkt nach Ulaanbaatar in die Mongolei. Und hier ist Genghis Khan! Genghis Khan, hey, weiter, oh, weiter, hey, weiter, immer weiter, Genghis Khan.